Wir verachten diese Fossen, dieser jämmerliche Keim, die tüchtig allseits hetzen, mit dem größten Schwein, die Geschichte nahtlos rühmt, zugunsten dieser Sau. Eins wurde vorgewarnt, doch ist das Volk nicht schlau. So folgen sie dem Dämon mit dem gelben Stern. Mensch, lass die Bombe platzen, sprengt endlich diesen Kern. Lass das Kreuz mit den Haken auf den Banner wehen. Es soll ihr zeigen, dass der Wind sich dreht. Zerschmettert den Stern mit der ganzen Wut. Vorwärts fürs Reich bis aufs letzte Blut. Auf Plakate soll ein jeder Adolf Hitler sehen. In Gedenken an das Reich wird das vierte auferstehen. Gerüstet für die Schlacht, auf zur Rache. Sieg, Heil, Großdeutschland erwache. Ihr dämlichen Verräter, treue BRD-Genossen, meint ihr wirklich, Opas Blut ist umsonst geflossen? Verachtung im Gesicht, das Herz am linken Fleck, würdet alles dafür tun, dass der Nazi schnell verreckt. Rassenmischung auf dem Plan, mit Gäste aller Länder. Ficken sie die weiße Rasse, abnormale Samenspender. Lass das Kreuz mit den Haken auf den Banner wehen. Es soll ihnen zeigen, dass der Wind sich dreht. Zerschmettert den Stern mit der ganzen Wut. Vorwärts fürs Reich bis aufs letzte Blut. Auf Plakate soll ein jeder Adolf Hitler sehen. In Gedenken an das Reich wird das vierte auferstehen. Dieses Bundeskanzlerferkel kriegt den Judenweib in den Arsch, hat den Stern tief eingebrannt und führt den Leichenmarsch. Es folgen noch Genossen, die die Blödheit akzeptieren und lassen dieses Miststück auch noch weiter regieren. Untergang heißt der Schlachtplan, deutsches Reich soll untergehen. Der Davidstern führt lächelnd diese tolle BRD. Lass das Kreuz mit den Haken auf den Banner wehen. Es soll ihr zeigen, dass der Wind sich dreht. Zerschmettert den Stern mit der ganzen Wut. Vorwärts fürs Reich bis aufs letzte Blut. Auf Plakate soll ein jeder Adolf Hitler sehen. In Gedenken an das Reich wird das vierte Reich.